Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und alle jetzt singen, Katzenklo, Katzenklo, Peter auch. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Peter, ich höre dich nicht. Ja, du bist schon besser. Hey, gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und Peter jetzt alleine. Katzenklo, Katzenklo, hey, ja, das macht die Katze froh. Macht die Katze froh, macht die Katze froh, macht die Katze, Katze froh. Eine Katze will immer zu fressen, eine Katze will immer zu fressen. Ich gebe ihr was, ich gebe was zu fressen, sie bezahlt nichts dafür. Und das ist gut. Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie fressen, ich stelle ihr was hin. Sie isst das auf. Katzenklo, und alle jetzt, Katzenklo, hey, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Hey! Yürü gel yanıma yanıma gel ve sesini kes. Boşuna nefes tüketmek istemez. Hip hop Deutsch Türkisch ve Jazz. Jazz ist auch so viel, dass ich mich beschäftige damit. Lerne Schritt für Schritt den Eintritt, ein Ritt durch ein unbekanntes Land. Schon lang stand Jazz mit Hip Hop in Verbindung wie Mischung mit einem Gefäß. Ah ja, das Gefühl ist da, eine Substanz gemischt mit einem Spiritual. Durch jede Enge in die Menge verdränge ich meine Bänge. Alexei, Phase 5, nur Respekt am Jazzklänge. Es ist Jazz. Es ist Jazz. Es ist Jazz. Intravenös, mitten ins Blut, durch das Ohr, durch den Kopf und hinab in den Bauch, durch das Knie und der Fuß geht auf und ab und auf und ab und auf und ab. Mach die Augen auf, was geht ab? Mein Mund spricht die Worte, die ich hab, in das Mikro, das ich schnapp, meine Hand von der Fliege, das Ding, das swingt, ja, deshalb bin ich hier. Von der Reimexplosion reimen hier mit einem jazzigen Ton. Schon dämmert es dir bei diesem Projekt. Wird abgecheckt, was sich hinter Jazz versteckt. Ob es sich mit germanischem Rap-Gesang verbinden kann, sich was Neues bildet, dann hat es geklappt. Viele selbst nur Test, mal was anderes zu hören. Es ist Jazz. We'll be right back. jetzt bist du da. Ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du's getan. Das Warten war es wirklich dein Plan. Dann verschwindet die Zeit darauf, du ihn hier. Wolken schlagen sollte, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich. In ihr bist du schneller, denn mehr bewegt dich. Der Moment ist die Tat, die du tust, Augenblick. Denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, das du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da. Hast du das gewollt? Hast du Angst zu begehen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer. Es ist zu weit und es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück, doch du setzt ihn nicht ein. Jeder Schritt, neues Land, wird es immer so sein. Du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre. Außer dir, im Jetzt und Hier und dem Tag am

Radio voll an. Draußen hängt ein Fuß an Sand. In jeder Karre sitzt ein Fährmann. Die Bullen leben in der Stadt am Geld. Wer 110 einen Ford versenkt und einen Fiat ausgewalzt. Wir haben neue Stoffe drauf. Ja, Herbert, und du glaubst wirklich, dass das was nützt? Ei, klar, Walde, dafür ist doch da, Mensch. Ja, 6,50 Mark, und das soll was nützen? Ei, glaub mir, das nützt schon was. Ach, du liebe Scheiße, was dann das für eine da vorne? Attention, passengers, this aeroplane is under my control. If anybody move, I will kill him. We fly now to Egypt, be quiet. Was ist der, Herbert? Oh Mann, der hat das Flugzeug unter seine Kontrolle gebracht. Oh Mann, und jetzt will er jeden töten, der sich hier bewegt und will mit uns nach Ägypten fliegen. Oh Mann. Ach, du lieber Gott, ich hab's gewusst. Keine Angst, Walde, keine Angst. Wir kommen schon nach Malta. Lass mich das mal machen hier. Warte ab. Mr. Terrorist, come to my please to me, hey? Come on. Shut your mouth, or I will kill you, Schweinebacke. Woher kennt denn der dich, Herbert? Ganz ruhig, Walde, ganz ruhig. Herr Terrorist, you speak a little bit Deutsch. Jetzt, was ist los, ihr Nazi, hä? Ganz ruhig, Terry, ganz ruhig. Es ist so, Sie brauchen hier gar nicht rumzufummeln mit der Maschinenpistole, denn... Denn was, du deutsche Sau, hä? Ganz ruhig, Terry, blas dich nicht so auf. Also, pass mal auf hier. Das hier sind unsere Flugtickets, okay, ja? Was okay, hä? Lass mich doch mal ausreden, das ist ja fürchterlich mit dir, Mensch. Siehst du hier den kleinen Aufkleber auf dem Flugticket? Den kleinen Aufkleber, ja? Und was steht da, hm? Sicherheitsgebühr. Ja, und was noch? 6,50 Mark. Vorsicht, Herbert, Vorsicht. Ja, und Terry, dämmert's dir, hm? Sicherheitsgebühr, 6,50 Mark, na? Ach du Scheiße, darf nicht entführen dieses Flugzeug, denn bezahlt habt ihre Sicherheitsgebühr. Oh Mann, alles umsonst. Ganze Arbeit, ganze Organisation, alles umsonst. Ganz ruhig, Terry, nicht weine. Umsonst ist es nicht umsonst. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Pass auf, ganz einfach. Du schnappst dir deine Leute, dann geht ihr in Malta an den Schalter von der Fluggesellschaft hier, ne? Malta-Schalter? Richtig. Und dann lasst ihr euch eure Prozente auszahlen von der Sicherheitsgebühren. 6,50 Mark mal 300 sind 1950, davon 50% sind 975 Mark. 975 Mark? Oh, danke, du guter deutscher Mann. Wie kann ich das wieder gut machen? Ganz einfach, indem du dich jetzt mal hinsetzt, dich anschnallst und aufhörst hier rumzubrüllen. Danke nochmal, danke. Na, siehst du, Walde, was hab ich dir gesagt? Die 6,50 Mark Sicherheitsgebühr, die machen sich bezahlt. Hätte ich nicht gedacht, ist echt klasse. Achtung, Achtung, sehr geehrte Passagiere, ich bin's nochmal, Ihr Kapitän. Ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Sie bereits gemerkt haben werden, verlieren wir momentan drastisch an Höhe. Offensichtlich ist uns bei der Wartung dieser Maschine in Frankfurt ein kleiner Fehler unterlaufen. Es wurde leider vergessen aufzutanken. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es uns noch gelingt, im Gleitflug das Festland zu erreichen. Sollte uns dies jedoch nicht gelingen, wird die von Ihnen errichtete Sicherheitsgebühr von 6,50 Mark automatisch von unserer Zentrale auf Ihr Konto zurücküberwiesen. Was heißt denn das, Herbert? Das heißt, dass das Geld auf keinen Fall verloren ist. Ach, Gott sei Dank. Und ich dachte schon, es wäre futsch. Ach, Waldeschen, du bist aber auch immer ängstlich, hä? Das stimmt. Du Walde. Fettes Brot lässt heute wieder mal die Sau raus. Und wir basteln uns einen privaten Super-GAU aus Hopfen und Malz. Gott erhalt, wenn man das Brot mit Freunden feiert, dann knallt. Aufgedrehte Bässe, ein Pilz in der Fr- Fresse, voll fröhlich in Nässe. Und bevor ich es vergesse, ist der Ruf es ruiniert. Lebt sich gänzlich ungeniert. Wer die Party zelebriert, hat das sowieso kapiert. Deswegen ist uns heute Abend alles scheißegal. Wie und wo wir feiern, Hauptsache das Bier ist erste Wahl. Bezahlen tun wir später, denn wir sind gerade nicht flüssig. Doch das Feiern und das Bier ist noch lang nicht überdrüssig. Überschüssige Kraft, umgesetzt in Gerstensaft. Jeder trinkt so lang und viel, wie er eben schafft. Wir feiern laut und doll, bis alle auf den Tischen springen. Und am Höhepunkt der Party fangen wir laut an zu singen. Nee, Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso weit seid, warum sind wir hier? Nee, Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso weit seid, warum sind wir hier? Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso weit seid, warum sind wir hier? Nee, Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso weit seid, warum sind wir hier? Schiffmeister ist im Haus und König Boris ist im Haus. Unser Mann Tobi ist auf Klo. Mit rechter Wald, Dr. Renz sowieso. Am Pilze bügeln, allein im Waschkeller. Such noch ne volle Knolle, aber jemand war schneller. Herr Gastgeber, noch ein Löten, Stimmungsheber. Ich mach noch einen weg, hab ne Leber wie ein Seebär. Ich staun, denn die Frauen werden netter mit jedem Pilz. Sag, was du willst, ich glaub, ich bin in Beverly Hills. Jetzt gilt's, I got fat skills. Dank des einen oder anderen Pummels. Vorm Haus in allen Winkeln stehen Leute und pinkeln. Phipps hat wieder ein Schwips und zitiert Abraham Lincoln. Um ihn herum entsteht Kuddelmuddel, während ich im Sand einer Pfandbuddel buddel. Ich schwenke zur Tränke, ey, ich schwanke zur Tanke. Für Weibe, für Sägewerk, bitte. Danke, Kranke und Kinder, zuerst ins Rettungsboot. Bier-Alarm, hier kommt fettes Brot. Mit Bier, wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, was ab, warum sind wir hier? Mit Bier, wir fragen euch, was wollt ihr? Leute, die wollen wie wir, mir Bier. Ich hol gerade Nachschlag, ich trunken wollt. Und komm mit einem dicken Fass jetzt auf euch zugerollt. Ich fühl mich richtig wohl mit der Flasche in der Hand. Ich seh den Tisch hinter mir an der Wand. Fand eine Bierdose, muss ich doch mal gleich dran nippen. Lecker. Schmecker. Lang voll gefüllt mit Kippen, Kippen in all ins Klo. Ich musste sowieso pissen. Nach so viel Bier tut das Not, müsst ihr wissen. Schiffmeister, mach meinen Namen Ehre. Entleere meine Blase und kehre um, um Musik zu hören. Und wage mich in den Kampf um die Stereoanlage. Ertrage schon seit Stunden schlechte Techno-Musik. Geschafft, jetzt hören wir mein Lied. Mit Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Mit Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Mit Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Ich sitze hier seit einer Weile ziemlich dumm. Allein um eine Stammtischrunde rum. Setzen sich da plötzlich drei Musketier zu mir und bestellen beim Wirt mir Bier. Mit Bier für die Runde, von der ich erkunde. Du gehst noch mehr dazu, ich lasse keine Ruhe. Wenn es um Trinken geht, lass uns doch mal schauen, wer noch beim Henkel steht. Das Schinken zu schenken ist ein Wermutstropfen. Ich krieg lieber noch Kästemals und Hopfen. Feste, Hals und Pfropfen auf der Flasche. Dann sitzt du in gutem Mut mit deiner Masche. Denn ich erhasche dich, wenn du die Flasche nicht in den Mund nimmst. Stimmt's, dass du ein BH bist? Ein Bierhalter, der nach Stunden pro halben Mist. Bin kein Politiker, der sich im Buffet nährt. Doch ich fordere mir Bier, bis ich mein Magen umkehrt. Herr Ober, noch ein Pferd. Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso weit seid, warum sind wir hier? Mit Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Ja, und das war das fette Brot mit mehr Bier und das hat sich schon so mit dem Major halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Muss ich da Schokolade mitnehmen oder besser Praline? Mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur, du kannst auch Blume mitnehmen. Blume? Na, da nehme ich lieber den Opa mit. Opa? Was dann? Awesome. 10 Beamte wurden zum Teil schwer verletzt. Die Rechtsradikalen, die aus dem ganzen Bundesgebiet anreisten, drangen in das Erdgeschoss des Asylantenwohnheims ein und steckten unter dem Beifall von rund 2000 Schaulustigen Wohnungen in Brand. Die Polizei nahm 60 Personen fest. Das Ausland reagierte in Erinnerung an das nationalsozialistische Deutschland auf die anhaltende Unruhen im Stadtteil Lichtenhagen mit Sorge über zunehmenden Fremdenhass.

Das waren die Backstreet Boys. Was war das immer? Die haben immer irgendwas mit... Faces when I say